ich bin ein Phantompilot. Auf mein Geist, den Tod, den Tod, den Tod, den Tod, den Tod, den Tod, den Tod. Tappe auf, Bombe raus, tappe auf, Bombe raus, tappe auf, Bombe raus, tappe auf, Bombe raus. Sind ich höher als auf Gottes Thron. In meinem Phantom sind ich höher als auf Gottes Thron. Mit vollem Gewicht kommt das höchste Gericht. In meinem Gesicht steht das höchste Gericht. Ah! Eine Stoffe kommt direkt auf mich zu. Nein, sie schießt auf mich! Ich stürze ab! Hinab! Am Anstieg! Am Anstieg! Ah!